Akt 1, Szene 1. Wir sind auf der Polizeiwache. Polizisten kommen und gehen. Ein Mann sitzt auf einer Bank. Er ist 45 Jahre alt. Er ist aufgeregt. Er trägt einen grünen Anzug, ein Hemd und eine gestreifte Krawatte. Kommissar Gandolf öffnet die Tür von seinem Büro. Der Mann steht auf. Herr Kommissar, mein Sohn ist verschwunden. Na sowas. Aber kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich. Er setzt sich hinter seinen Schreibtisch. Der Mann setzt sich ihm gegenüber. Also, erzählen Sie mal. Ja, mein Sohn ist nicht nach Hause gekommen. Und er ist heute Morgen nicht in die Schule gegangen. Wo kann er bloß sein? Beruhigen Sie sich. Wie alt ist Ihr Sohn? Er ist 15 Jahre alt. Na gut. Kommissar Gandolf nimmt ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. Ihr Name bitte. Schneider. Hans Schneider. Wo wohnen Sie? Hier in Frankfurt mit meiner Familie. Ihre Adresse? Clemensstraße 3. Sie arbeiten auch in Frankfurt? Ja, ich bin Ingenieur. Gut, erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrem Sohn. Also, heute Morgen, Erich. Erich ist der Vorname von meinem Sohn. Erich ist wie immer zur Schule gegangen. Aber jetzt ist es 6 Uhr abends und er ist immer noch nicht zurück. Normalerweise kommt er freitags um 4 zurück. Ich habe einen Schulkameraden von Erich angerufen. Er hat mir gesagt, dass mein Sohn nicht in der Schule gewesen ist. Und auch ein anderer Schulkamerad ruft mich an. Er fragt mich, ob Erich krank ist. Ich frage, warum? Er sagt mir, dass Erich nicht in der Schule war. Ich mache mir Sorgen, Herr Kommissar. Beruhigen Sie sich, Herr Schneider. Der ist ausgerissen. Mit 15 Jahren kommt so etwas vor. Nein, er ist nicht ausgerissen. Warum sagen Sie das? Naja, also, ich bin Ingenieur. Ich arbeite an einem geheimen Projekt. Eine ganz ungewöhnliche Maschine, ja, revolutionär. Jemand will mein Geheimnis. Man hat Erich entführt, um mich zum Sprechen zu bringen. Es klopft an der Tür. Kommissar Gandolf hebt den Kopf. Ja, herein. Ein Polizeibeamter kommt herein. Entschuldigung, Kommissar. Frau Schneider ist da. Kann sie eintreten? Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Schneider. Ich bin sicher, dass es Erich gut geht. Er steht auf, um Frau Schneider zu begrüßen.